SWR 2 Wissen. Welt am Draht. Thema heute: Luftnummern, Datennetze ohne Draht. Mit Michael Stein. Willkommen. Die Technik hat sich endgültig durchgesetzt. Computer werden heute immer häufiger ganz ohne Kabel miteinander verbunden. Wireless LAN oder kurz WLAN, also so etwas wie drahtloses lokales Netzwerk, so heißt diese Technik, die derzeit voll im Trend liegt. Und innerhalb eines solchen Netzwerkes flitzen die Daten per Funk durch den Äther. Und dabei sind die Systeme wirklich sehr flexibel, denn mit der WLAN-Technik kann ein ganzes Messegelände, wie man vor wenigen Wochen auf der CeBIT erleben konnte, oder ein Hotel, ein Flugzeug oder einfach auch nur das private Arbeitszimmer mit einem Netzwerk ausgestattet werden. Alle angeschlossenen Rechner erhalten dann auf diese Weise außerdem Zugang zum Internet. Noch nicht restlos gelöst ist allerdings das Sicherheitsproblem. Findige Hacker fahren mit einem Notebook auf den Knien durch die Straßen und machen sich einen Spaß daraus, offene Netzwerke aufzuspüren. Begleiten Sie uns auf eine Reise durch die Datenwelt, diesmal ganz ohne Draht. Das Thema. Wenn Sie sich ein wenig über die Hintergrundgeräusche wundern, ich bin heute zum Beginn der Sendung einfach mal vor die Tür gegangen, in den Garten vor dem Studio, um ganz genau zu sein. Sitze hier mit Mikrofon und meinem Notebook im Freien und habe trotzdem Kontakt zum Haus, ins Studio, und zwar per Funk. Kabel brauche ich hier nicht, denn es gibt hier bei uns ein Wireless LAN. Hier auf dem Bildschirm des Notebooks, da läuft ein Internetbrowser und ich kann auch hier draußen auf alle Informationen zugreifen, wie drinnen auch. Ich kann hier zum Beispiel sogar die Tagesschau über das Internet anschauen, völlig ohne Ruckeln oder irgendwelche Geschwindigkeitsprobleme. Denn die Daten in einem solchen Wireless LAN, die flitzen um ein Vielfaches schneller durch die Luft als bei irgendeiner anderen Technik sonst. Sogar das schnelle DSL kann da nicht mithalten. Wie genau funktioniert so ein Wireless LAN, so ein Funknetzwerk? Die allermeisten Computerbesitzer stellen ihren Rechner auf einen Schreibtisch und schließen vielleicht noch einen Drucker an. Fertig. Stand-alone, so etwas wie alleinstehend oder so, nennen die Techniker das. Mit einem Netzwerk kommen die meisten nicht in Berührung, so denken viele. Aber schon dann, wenn ein Kabel vom PC zur Telefondose führt, um eine Verbindung ins Internet herzustellen, dann ist der gerade eben noch alleinstehende Computer plötzlich Teil eines Netzwerkes. Und zwar eines ganz besonders großen, des größten der Welt, nämlich des Internet. Das Internet wurde vor vielen Jahren eigentlich erfunden, um viele kleine Netzwerke zu einem großen zusammenzubinden. Also innerhalb eines Instituts zum Beispiel arbeitete eine Gruppe von Forschern und deren Computer waren auch alle über Kabel miteinander verbunden. Verbunden zu einem LAN, einem lokalen Netzwerk. Und dann gab es noch eine Verbindung nach draußen. Und über diese Verbindung war dieses kleine Netz innerhalb des Instituts mit vielen anderen kleinen Netzen verbunden. Und daran hat sich bis heute auch nichts geändert. Viele kleinere Netzwerke sind über das Internet zu einem großen verbunden. Wenn wir mit unserem alleinstehenden Computer ins Internet gehen, dann sind wir gewissermaßen selbst ein kleines Netz, das aber eben nur aus einem einzigen Computer besteht. Ohne große Mühe kann man deshalb auch zum Beispiel 2 oder 3 Computer ans Internet anschließen, die im Wohnhaus oder in der kleinen Firma stehen. Sie bilden ein kleines Netzwerk und dieses kleine Netzwerk kann dann sehr einfach mit dem Internet verbunden werden. Bisher erfolgte die Verbindung der Computer innerhalb eines solchen kleinen Netzwerkes mithilfe von Kabeln. Das war oft umständlich, denn vielfach stehen die zu vernetzenden Computer ja nicht in einem Raum. Einen tragbaren Computer zu vernetzen, so wie ich das hier mit meinem Notebook gerade mache oder gemacht habe, das war ganz besonders unpraktisch, denn wenn sich sein Benutzer mit dem Notebook durch den Raum bewegt, dann wandert die Strippe notgedrungen ja mit. Vor einigen Jahren entwickelten Techniker daher eine Möglichkeit, diese Strippen, die das kleine Netzwerk bilden, durch Funkverbindungen zu ersetzen. Die Idee vom Wireless LAN war geboren. Klaus Obermeier vom Chiphersteller Intel. Also im Gegensatz zu einem kabelbasierten Netzwerk ist es alles sehr, sehr viel einfacher. Wenn wir davon ausgehen, dass Sie ein Notebook mit integrierter Wireless LAN-Lösung besitzen, sind Sie damit schon mal ausgestattet. Sie brauchen also keine zusätzliche Karte mehr, weil das ist ja alles integriert. Dann brauchen Sie einen sogenannten Zugangspunkt, ein kleines Kästchen, einen sogenannten Access Point, der quasi die Signale von Ihrer Telefondose an das Notebook sendet und wieder empfängt. Und das Ganze müssen Sie dann nur noch an die Telefondose anstecken. Ja, und ich bin inzwischen mit meinem Notebook wieder hier zurück ins Studio gegangen. Ich kann mich also hier mit dem Notebook ganz frei und ohne nachzudenken auf dem gesamten Gelände bewegen. Aber ganz so einfach, wie die Unternehmen das immer wieder behaupten, ist es nicht, ein Wireless LAN-Netzwerk aufzubauen. Ein absoluter Laie wird nach wie vor so seine Schwierigkeiten damit haben. Außer dem schon erwähnten Access Point muss nämlich jedes Gerät, das drahtlos am Netz teilnehmen soll, noch ein Funkmodul eingesetzt bekommen. Das kann bei auf dem Schreibtisch stehenden Computern genauso geschehen wie bei einem transportablen Rechner wie zum Beispiel einem Notebook. Auf der Computermesse CeBIT, die im März in Hannover stattfand, stellte die Firma Intel, der größte Produzent für Mikroprozessoren, ein ganz neuartiges Konzept vor. Centrino heißt es. In Israel ließ das US-amerikanische Unternehmen das System entwickeln. Klaus Obermeier von Intel. Wir haben jetzt eine Plattform, die weit mehr ist als nur ein Prozessor. Sie umfasst auch einen Chipsatz und sie umfasst ein Wireless LAN-Modul. Alles drei hochintegriert, optimal aufeinander abgestimmt, was vor allem auch den Energieverbrauch bedeutet. Was dabei rauskommt, ist eine neue Generation von Notebooks, die sowohl gut aussehen, sprich schlank, dünn sind, vom Formfaktor her, die leicht sind. Die Technologie ermöglicht aber auch Batterielebensdauer von bis zu 6 und 7 Stunden. Und sie haben integriert Internet quasi mit diesem Wireless LAN und sie müssen nicht auf hohe Performance des Prozessors verzichten. Schon bald wird es also eine Vielzahl von Computern geben, die schon ab Werk in der Lage sind, drahtlos an einem solchen Funknetzwerk teilzunehmen. Ein Beispiel. Dr. Harald Karcher ist Freiberufler. Er lebt mit seiner Familie in München und er hat seine Wohnung mit einem drahtlosen Netzwerk ausgestattet. Noch klingt seine Schilderung vielleicht ein wenig futuristisch. Schon in ein paar Jahren wird ein Haushalt wie seiner aber wahrscheinlich ganz alltäglich sein. Wir leben ganz konkret auf 2 Etagen. Die obere Etage ist quasi das Büro und die untere Etage, das sind mehr die Wohnräume. Und die ganze Elektronik steht eigentlich oben. Da würden auch kurze Kabel reichen. Aber wenn es dann ins Wohnzimmer geht oder ins Schlafzimmer oder ins Kinderzimmer oder in die Küche, dann wäre es eben sehr unschön, da überall Kabel hinzuverlegen. Und so kann eben die Tochter aus dem Kinderzimmer auch im Internet surfen, was auch geht, dass die Tochter mal sagt, kannst du mir mal bitte die Datei wieder runterspielen, die Fotos, die sie sich aus Versehen gerade eben verdorben hat, dann kriegt sie die über die Luft. Oder die können den Drucker hier beispielsweise mitbenutzen, der hier oben steht, indem sie einfach die Ressourcen, die Laufwerke benutzen, die da dranhängen an meinem Computer hier oben. Das private, eigene, kleine Heimnetzwerk ist ein Anwendungsfall für die Technik, die immer preiswerter wird. Ungefähr 100 Euro muss man bezahlen, um einen Computer drahtlos ins Netz zu bringen. Unternehmen nutzen die Technik natürlich auch. Der weitaus bedeutendere Anwendungsfall, das ist aber der mobile Zugang zum Internet von unterwegs aus. Nutzer sind dann in aller Regel Geschäftsleute auf Reisen. Große Hotels, die Veranstalter von Messen und sogar Fluggesellschaften, die haben erkannt, dass hier ein Bedarf besteht und sie probieren derzeit kräftig aus, was alles möglich ist. Ich begrüße den Kollegen Jörg Schieb. Sie haben vor einiger Zeit an einem Test teilgenommen, der hoch über den Wolken in einem Flugzeug stattgefunden hat. Also das war eine Boeing-Maschine von der Lufthansa, die ausschließlich die Strecke Frankfurt-Washington DC bedient. Ein Testbetrieb, der ungefähr 3 Monate gelaufen ist. Ich glaube von Januar bis Mitte April. Und jeder Platz in dieser Maschine konnte mit dem Internet Verbindung herstellen. Die Plätze in Business und First Class waren mit einem Stecker ausgestattet, genauso wie im Büro. Da konnte man sein Ethernet-Kabel reinstecken. Die Plätze in der Economy Class, da ist kein Platz für Stecker. Da musste man dann eine Wireless LAN-Karte benutzen, also drahtlos ins Internet gehen. Da gab es also 4 Empfangseinheiten in der Decke integriert in der Boeing-Maschine. Und man durfte allerdings nicht seinen eigenen Notebook mitbringen mit der eigenen Wireless LAN-Karte aus Sicherheitsgründen, weil die müssen erstmal zertifiziert werden. Man musste sich einen Notebook leihen. Davon gab es ungefähr 50 an Bord mit Wireless LAN-Karten. Das war aber auch kostenlos und man wurde auch betreut. Hat wunderbar funktioniert. Gab es irgendwelche Einschränkungen oder hatten Sie wirklich völlig ungehinderten Zugang zum Internet? Keinerlei Einschränkungen. Man hatte vollen Zugriff auf das Internet. Man konnte surfen, im Web surfen, man konnte E-Mails verschicken. Man kann aber auch ja, Messages, also Nachrichten im Chatforum zum Beispiel austauschen. Sogar Telegramme konnte man verschicken, das hat mich sehr verblüfft. Es gab wirklich keinerlei Einschränkungen. Wie haben die Techniker das realisiert? Wie funktioniert das Internet über den Wolken? Die Verbindung im Flugzeug läuft entweder drahtlos über Wireless LAN oder eben auch per Kabel, was natürlich noch besser ist, weil man sich dann die Bandbreiten nicht noch teilen muss mit anderen Leuten, die auch Wireless LAN benutzen. Und man muss sich das ja so vorstellen, in dem Augenblick, wo ich was abschicke auf meinem Notebook und das ins Internet gebe oder was aus dem Internet hole, müssen die Daten also eine enorme Strecke zurücklegen, weil sie gehen vom Flugzeug zum Satelliten. Der Satellit fliegt 40.000 Kilometer über der Erde, geostationäre Bahn. Von da wieder zurück zur Erde, nämlich zur Empfangsstation vom Internetprovider, der das alles regelt und organisiert. Das sind also nochmal 40.000 Kilometer. Dann von da ins Internet und zurück und wieder über den Satelliten zurück ins Flugzeug. Also summa summarum legen die Daten 160.000 Kilometer zurück. Und das ist eine enorme Strecke. Das merkt man auch beim Surfen. Man hat eine sogenannte Latenzzeit von ungefähr 1,5 Sekunden. Das heißt also, wenn ich was abschicke, dauert es 1,5 Sekunden, bis ich eine Antwort bekomme. Das stört aber nicht wirklich. Das ist, also klingt jetzt schlimmer, als es ist. Man merkt nur, es ist ein bisschen verzögert. Aber dann, wenn die Informationen kommen, kommen sie mit einem Affenzahn. Das muss man sagen. Ich habe also teilweise auch Musik aus Tauschbörsen runtergeladen. Das hat auch geklappt mit 100, 120 Kilobyte die Sekunde. Zwar haben die Offiziellen von der Lufthansa gesagt, man hat nur in Anführungszeichen ungefähr ISDN-Tempo an jedem Platz im Flugzeug, aber es war deutlich mehr, muss man ganz klar sagen. Das Ganze war ja zunächst noch ein Test und man durfte ja auch nur die Notebooks nutzen, die die Lufthansa zur Verfügung gestellt hat. Wann soll es denn nun richtig losgehen? Wann werde ich mein eigenes Notebook an Bord nutzen können und damit ins Internet gehen? Geplant ist, dass es ungefähr im Sommer 2004 losgehen soll auf allen Langstreckenflügen und man sagt, dass es ungefähr 25 Euro pauschal pro Flugstrecke kosten soll, egal wie lange man ins Internet geht und wie viel man da macht. Der Kollege Jörg Schieb hat an Bord eines Flugzeuges drahtlos im Internet gesurft. Vielen Dank nach Düsseldorf. Und noch ein zweites Beispiel für die praktische Anwendung von Wireless LAN haben wir uns angeschaut. Auch die Deutsche Bahn hat nämlich die Zeichen der Zeit erkannt und will auf die Bedürfnisse von Geschäftsreisenden eingehen. Jedenfalls theoretisch. In mehreren großen Bahnhöfen hat die Bahn in ihren exklusiveren Aufenthaltsräumen, den DB-Lounges, Wireless LAN-Zugänge eingerichtet. Martin Brandenbusch, Leiter Produktentwicklung und Services bei der Deutschen Bahn. Wer kann denn an diesem Wireless LAN teilnehmen? In der Pilotphase können teilnehmen alle Kunden, die eine Zugangsberechtigung zu einer Lounge haben. Das sind Teilnehmer des Bahn-Komfort-Programmes, dem Kundenbindungsprogramm der Deutschen Bahn oder eben Erste-Klasse-Kunden. Und die können in der Lounge für eine Gebühr von 5,50 Euro die Stunde drahtlos, das ist ja das Besondere, sozusagen an ihrem Platz, wenn sie das nötige Gerät haben, ins Internet surfen, Mails abrufen, auf bahn.de gehen, einen Zug buchen oder auch nur sich Informationen. Wer also ein Wireless LAN-fähiges Notebook oder einen eben solchen Taschencomputer bei sich hat, der kann in allen DB-Lounges drahtlos surfen. Fragt sich nur, wie läuft das mit der Bezahlung? Als Besucher der Bahn-Lounge kauft man am Eingang einen Zeitgutschein, neudeutsch Voucher. Den kann man dann im Internet absurfen. Allerdings gilt er auch nur innerhalb des Funknetzes der Bahn. Holger Retz von der Bahntochter DB Telematik. Was mache ich denn mit Zeitguthaben, das ich nicht abgesurft habe? Sie können mit der gleichen Voucherkarte, die Sie in Köln gekauft haben, auch in Frankfurt und in Frankfurt Flughafen surfen. Wir sind an allen neuralgischen Punkten mit sehr, sehr hohen Verfügbarkeiten, mit sehr, sehr kurzen Entstörzeiten physikalisch präsent. Darüber hinaus haben wir gerade in der Anfangsphase in den Piloten sehr wichtig, eine Hotline eingerichtet, eine kostenfreie Hotline, an die sich der Benutzer im Fall, dass er Probleme hat, dann auch wenden kann. Tja, und nun hat es uns hier bei Welt am Draht natürlich interessiert, wie das alles denn in der Praxis aussieht. Am Kölner Hauptbahnhof gibt es einen sogenannten Hotspot, also einen Punkt, an dem man drahtlos ins Internet gehen kann. Und den habe ich mir vor ein paar Tagen etwas näher angesehen und wollte dabei auch mit Nutzern des drahtlosen Bahnnetzwerkes sprechen. Ich befinde mich hier jetzt also in einer sogenannten DB-Lounge am Kölner Hauptbahnhof. Direkt am Gleis 1 liegt die. Man kann hier diesen Aufenthaltsraum entweder direkt vom Gleis aus erreichen durch so eine automatische Tür oder man muss eine lange Treppe vom Reisezentrum, also da, wo man die Fahrkarten kaufen kann und sich beraten lassen kann, aus, nach oben steigen. Die Bahnmitarbeiterinnen hier hinter dem Tresen, die kontrollieren dann beim Betreten des Raums ganz genau die Fahrkarte und prüfen dabei, ob man auch tatsächlich hinein darf. Ich frage hier mal Daniela Henschel, Sie haben hier gerade Dienst. Wenn jetzt ein Fahrgast kommt, der ins Internet will, wie läuft das dann ganz genau ab? Wenn er zu uns in die Lounge kommt, kann er bei uns einen Internet-Voucher erwerben. Der kostet 5,50 Euro, ist eine Stunde Internet drauf und variabel 10 Minuten in der Lounge im Internet ist, hat er noch 50 Minuten für ein andermal. Wie funktioniert das dann mit dem Voucher? Wie kommt der Internetnutzer dann wirklich auch ins Internet? Auf der Internetkarte sind zwei Nummern gespeichert, die mit einem Rüppelfeld verdeckt sind. Diese zwei Nummern gibt er immer ein, wenn er mit der Karte sich dann ins Internet einloggt. Ja, vielen Dank. Dann will ich mich hier noch mal ein bisschen umschauen. Ja, hier sitzen viele Reisende und die meisten sehen auch aus wie Geschäftsleute. Da sitzt auch jemand, der sein Notebook aufgeklappt hat. Nee, aber da sind Spielkarten auf dem Bildschirm zu sehen. Da vertreibt sich also jemand die Zeit bis zur Ankunft des Zuges. Ich gehe mal hier ein Stückchen weiter, nach hinten. So, da sitzt auch noch jemand mit einem Notebook. Der scheint auch gerade im Internet zu sein. Darf ich Sie mal kurz stören? Sie sind der Herr? Ja, mein Name ist Stefan Dregert. Und Sie kommen aus? Ich komme aus Hamburg, bin in den Medien tätig und viel unterwegs. Und was machen Sie gerade? Ja, also ich check meine E-Mails, habe insofern praktisch Kontakt zur Firma und bin auch hin und wieder im Internet, um also mich einzuloggen bei uns in der Firma, wenn die Verbindung schnell genug ist. Und Ihr Notebook, das hier auf diesem wirklich sehr kleinen Tischchen steht, das ist ans Handy angeschlossen und Sie sind über dieses Handy nun mit dem Internet verbunden. Wussten Sie nicht, dass man hier ganz modern und ganz besonders schnell mit Wireless LAN ins Internet gehen kann? Wusste ich nicht. Ich habe es hier erfahren, dass es sowas gibt. Ihr Notebook hat im Moment, sehe ich jedenfalls nicht, keine Wireless LAN-Karte eingesteckt. Hätten Sie eine Karte einstecken können? Ja, wäre möglich gewesen und hätte ich auch dann entsprechend gemacht, weil es deutlich schneller ist als alles das, was über Handy, GPS oder so möglich ist, ja. Und werden Sie die Karte nun zukünftig auch auf Ihren Bahnreisen mitnehmen? Ja, werde ich mitnehmen. Habe ich bisher also immer dann mitgenommen, wenn ich per Flieger unterwegs bin, weil da ist es inzwischen gang und gäbe, dass es an den zumindest Hauptflughäfen so etwas gibt. Aber in Zukunft werde ich die auch mitnehmen, wenn ich mit der Bahn unterwegs bin. Darf ich mal ganz frech fragen, warum hatten Sie die Wireless-LAN-Karte heute nicht dabei? Also es liegt daran, dass ich das bei der Bahn nicht vermutet habe und dass die Bahn, obwohl ich Bahncard-Besitzer bin, mich darüber nicht informiert hat. Also ich bin überrascht, dass sowas möglich ist. Ich heiße das gut, aber eine Empfehlung meinerseits wäre, dass man sowas vielleicht bekannt macht, zumindest die Geschäftskunden anschreibt, von denen man weiß, dass sie viel unterwegs sind. Das würde helfen und ich glaube, dann würden es deutlich mehr auch nutzen. Ja, das war dann doch alles ein wenig enttäuschend, denn potenzielle Nutzer waren an diesem Tag genügend in der Lounge, nur gewusst hat von dem technisch erstklassigen Angebot an diesem Tag niemand. Die Mitarbeiter in der Lounge, die waren auch eher damit beschäftigt, die Fahrkarten zu kontrollieren, als tatsächlich eine Betreuung zu leisten. Etwas technischere Fragen durften wir übrigens nicht stellen und überhaupt hatten wir trotz vorheriger Anmeldung eher so ein bisschen das Gefühl, unwillkommen zu sein. Wir müssen dazu nichts sagen, erklärte man uns. Ja, und ich hatte gedacht, man würde uns gerne etwas zu dem Angebot sagen, das ja an sich für viele Reisende sicher sehr praktisch ist. Tja, muss ich halt doch noch immer einiges ändern bei der Bahn. Vielleicht als erstes die Einstellung so mancher Mitarbeiter zu ihrem Arbeitgeber und zu ihrer Arbeit. War Driving. Dieser Begriff geht einem in diesen Wochen irgendwie nicht so leicht von der Zunge, zumal Wardriving eigentlich nichts mit Krieg zu tun hat. Das Wort steht in Zusammenhang mit Funknetzwerken und mit Befürchtungen vieler Betreiber solcher Netze, es könnte vielleicht nicht wirklich sicher sein, Daten über die Luft statt über Kabel zu transportieren. Andreas Bröhl von der Firma Integralis, die sich mit Sicherheit von Netzwerken beschäftigt. Es gibt viele, sagen wir mal, Wireless LAN Freaks in der ganzen Welt. Und die suchen halt Funknetze mehr aus just for fun, kann man eigentlich sagen. Das heißt, das ist die Quelle dieser ganzen Geschichte. Und speziell in den USA ist das schon sehr verbreitet. Da gibt es auch verschiedene Varianten. Es gibt nicht nur das War Driving, es gibt zum Beispiel auch das War Flying. Das heißt, in Kalifornien ist es zum Beispiel so, da fliegen die mit Ultraleichtflugzeugen durch die Gegend. und spüren dann aus der Luft heraus die Access Points auf. Computerinteressierte junge Leute machen sich also mit ihrem Notebook auf den Weg und suchen Funknetzwerke. Einfach nur so. Vermutet hatten Sicherheitsexperten das Ergebnis ja irgendwie schon. Nach den ersten international stattfindenden Wardriving-Tagen wurde die Vermutung dann aber zur Gewissheit. Zum ersten Mal haben wir im letzten Jahr, im Herbst, uns an einem International Wardriving Day beteiligt. Das war im Kölner Raum. Und wir haben dort Funknetzwerke aufgespürt. Das waren ungefähr 180 Funknetzwerke, die wir aufgespürt haben und haben dabei festgestellt, dass 2/3 aller Netzwerke unverschlüsselt waren. Bei 25% war sogar noch die Default SSID eingestellt. Das heißt, der Netzwerkname war nicht geändert worden bei den Funknetzen. Und das ist sicherlich sehr, sehr fahrlässig. Im Klartext, jeder konnte ohne irgendwelche Passwörter oder spezielle Fähigkeiten in das Netzwerk dieser Firmen gelangen. Das wäre ungefähr so, als wenn bei diesen 2/3 der Unternehmen die Türen jederzeit für jeden offen stehen würden. Damit keine Missverständnisse aufkommen, Andreas Bröhl und seine Kollegen sind keine Netzeinbrecher. Ganz im Gegenteil, ihnen geht es darum, die Firmen aufzuklären und ihnen Lösungen anzubieten. Umso unglaublicher, dass sich bei einer weiteren Aktion, die jetzt vor kurzem in München stattfand, den Sicherheitsexperten ein ganz ähnliches Bild darstellte. Das war jetzt vor kurzem, haben wir in München diese Aktion wiederholt, wegen dem großen Erfolg von damals und auch um zu sehen, ob im Münchner Raum eventuell andere Ergebnisse da zutage kommen. Und das war aber nicht der Fall. Das heißt, auch dort sind annähernd 2/3 der Netzwerke unverschlüsselt und auch viele Netzwerke haben die Default SSID eingestellt. Und da ja mittlerweile auch wieder ein halbes Jahr verstrichen ist, sieht man, dass das Bewusstsein immer noch nicht da ist für die Gefahr. Mittlerweile kann für eine Firma mehr Schaden entstehen, wenn Datendiebe wichtige Daten ausspähen oder löschen, als wenn bei einem richtigen Einbruch ein paar Wertsachen gestohlen würden. Woran aber liegt es denn, dass so viele Firmen die Gefahr einfach unterschätzen, sie gar nicht sehen? Das größte Problem ist mit Sicherheit die Ignoranz. Das heißt, die Maßnahmen sind relativ einfach umzusetzen, aber teilweise werden die Augen einfach verschlossen. Das heißt, man stellt sich vor, dass das Netzwerk am Firmengelände aufhört und damit werden auch dann die Standardschutzmechanismen, die in den Access Points, also in den Funknetzwerkzugängen vorgesehen sind von den Herstellern, die werden nicht aktiviert. Also die einfachsten Mittel praktisch, um sich zu schützen, die werden schon nicht ergriffen. Und das Problem ist einfach, das Bewusstsein muss gesteigert werden, dass jemand mit sehr, sehr wenigem Aufwand in das Netzwerk eindringen kann. Kein Computersystem, kein Netzwerk auf dieser Welt ist so sicher, dass ein Zugang von außen unmöglich wäre. Das hat die Vergangenheit immer wieder gezeigt. Das Einzige, was der Betreiber eines Netzwerkes tun kann, ist, das Eindringen so schwer wie möglich zu machen. Auch ein 100%ig einbruchsicheres Haus gibt es schließlich nicht. All die Maßnahmen wie Alarmanlagen, besondere Schlösser, Sicherungen an Fenstern und ähnliches können Eindringlinge nur länger aufhalten. Den Zugang mit absoluter Sicherheit unmöglich machen können sie nicht. Es gibt aber auch private Besitzer von WLAN-Systemen, die wollen gerne, dass man ihr System von außen nutzt. Es gibt verschiedene Gruppen in Deutschland, die sich zu einem bundesweiten flächendeckenden Netz zusammenschließen wollen. Zum Teil stehen dahinter natürlich kommerzielle Interessen, zum Teil sind die Initiativen aber auch von dem Gedanken getragen, dass der Zugang zum Internet für alle ungehindert möglich sein soll. Logisch, dass vor allem die großen Mobilfunknetzbetreiber solche Bestrebungen aufmerksam beobachten, denn alle sind sie selber auch bereits in das vielleicht einmal lukrative Geschäft mit WLAN eingestiegen. Dr. Alexander Lautz von der Telekom-Tochter T-Mobile in Bonn. Der große Vorteil, den Sie haben, wenn Sie mit einem Provider wie jetzt auch T-Mobile dort zusammenarbeiten, ist, dass wir natürlich bundeseinheitlich die gleiche Zugangsmöglichkeit bieten. Also Sie haben halt einen Account und das ist natürlich für Sie sehr viel einfacher, egal zu welchem Hotspot Sie gehen. Sie kommen immer wieder über den gleichen Account. Sie können das abrechnen über die Telefonrechnung beispielsweise. Und da denke ich mal, da kommen auch dann die Mehrwerte von uns zum Tragen. Während wenn Sie mit einem kleinen, wenn ein Café oder eine Stadt ein Hotspot aufbaut, man sich natürlich da dann registrieren muss, aber dann schon im Nachbar-Hotspot sich wieder neu registrieren muss. Und so haben sie dann eine Fülle von Registrierungsverfahren, was dann auch nicht so komfortabel ist für jemanden, der auch unterwegs ist. Eine professionelle Initiative geht von ECO, dem Verband der deutschen Internetwirtschaft, aus, zu dem sich ungefähr 240 Unternehmen zusammengeschlossen haben. Greenspot heißt das Netz, das im Herbst in Deutschland an den Start gehen soll. Dabei wird nach dem Willen der Initiatoren kein neues drahtloses Netz für den Internetzugang entstehen. Es geht vielmehr um die Einrichtung einer sogenannten Clearingstelle, also einer Institution, die die zentrale Abrechnung für die einzelnen kleineren Netzbetreiber übernehmen soll. Der Unternehmensberater Harald Summer ist Geschäftsführer dieses Verbandes. Es gibt N Anbieter, die WLAN in Stadtzentren, vielleicht an besonders belebten Plätzen, wo auch immer anbieten. Und da es halt davon nicht 4 oder 10 gibt, sondern Hunderte vielleicht, braucht man halt einen Mechanismus, wie diese, sagen wir mal, 100 Marktteilnehmer untereinander roamen. Das heißt, untereinander sich Datensätze zuschicken können, die letztendlich zu einer Rechnung für den Nutzer führen können. Und das ist das Grundkonzept von GreenSpot. Das heißt, es gibt einen, sagen wir mal, Rechner, der nimmt Datensätze entgegen, die da heißen, Rudi Schmitz war am 17.12. von 4 Uhr nachmittags bis 5 Uhr nachmittags im GreenSpot 4711 in Hamburg und das war's. Ja, und dieser Datensatz von Rudi Schmitz, der wird dann an den Provider weitergeleitet, bei dem der Beispielsurfer eigentlich Kunde ist. Unabhängig davon, welches System, welches Providers er da tatsächlich genutzt hat und was die Nutzung dort eigentlich kosten würde, bekommt er die Surfzeit zu seinen ihm bekannten Konditionen berechnet und zahlt sie auch über seine monatliche Internetrechnung. Praktische Sache. Und die großen Mobilfunknetzbetreiber? Werden die sich an einem bundesweit einheitlichen WLAN beteiligen? Wäre ja praktisch, denn schließlich haben die 4 Netzbetreiber in Deutschland die meisten Kunden. Harald Summer. Der eine sagt, interessiert uns nicht, wir machen das, was wir wollen. Der zweite sagt, was verliere ich, wenn ich da nicht dran teilnehme? Könnte das vielleicht eine Ergänzung unseres Portfolios sein? Der dritte sagt, toll, das ist ein Partnermodell, das haben wir sowieso im Fokus. Das macht Sinn. Und der vierte sagt, wir haben noch gar keine richtige Strategie. Wir gucken noch ein bisschen, wie sich das entwickelt. Und so wird das Szenario mit dem drahtlosen Internetzugang der Zukunft vielleicht aussehen. Wir nutzen ein beliebiges Gerät und müssen uns keine Gedanken darüber machen, welche Netzwerktechnik da gerade für uns aktiv wird. Denn das spielt ja letztendlich auch überhaupt keine Rolle. Was zählt, ist die Möglichkeit, überall drahtlos ins Internet gehen zu können. Wann immer man das will, wohlgemerkt. Welt am Draht. So, das war's für heute. Luftnummern, Datennetze ohne Draht, so hieß das Thema dieser Sendung. Wenn Sie die Sendung noch einmal hören möchten und dabei vielleicht in aller Ruhe das Manuskript nachlesen möchten, dann finden Sie das alles auf unserer Homepage www.swr2.de/wissen. Dort haben wir auch eine ganze Reihe interessanter Links auf Seiten im Internet rund um die Themen der Sendung zusammengestellt. Noch einmal ganz genau die Adresse www.swr2.de/wissen und dort klicken Sie dann einfach die Welt am Draht Homepage an. So, das war Welt am Draht für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse. Mein Name ist Michael Stein. Wir hören uns.